Hörverstehen, Aufgabe 2. Sie hören nun ein Interview zwischen Peter Kümmel von der Zeit und dem Schauspieler Ulrich Mattes. Es geht um Schauspielkunst und das Theater als solches. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch 2-mal. Sie hören den Text zuerst einmal ganz. Danach hören Sie ihn in Abschnitten noch einmal. Sehen Sie sich jetzt die Aufgaben 11 bis 20 an. Lesen Sie bitte auch das Beispiel.